Der Vogelgreif. Es war einmal ein König. Wo der regiert und wie er geheißen hat, weiß ich nicht mehr. Er hat keinen Sohn gehabt, nur eine einzige Tochter. Die war immer krank und kein Doktor konnte sie heilen. Da wurde dem König geweissagt, seine Tochter werde sich an Äpfeln gesund essen. Da ließ er durch sein ganzes Land bekannt machen, wer seiner Tochter Äpfel bringe, dass sie sich daran gesund essen könne, der könne sie zur Frau haben und obendrein König werden. Das hörte dann auch ein Bauer. Der hatte 3 Söhne. Er sagte zum Ältesten: »Geh auf den Speicher, nimm einen Handkorb voll der schönsten Äpfel mit roten Backen und trag sie zum Königshof. Vielleicht kann sich die Königstochter daran gesund essen und darf sie heiraten und wirst König.« Der Sohn machte es so und nahm den Weg unter seine Füße. Wie er eine Zeit lang gegangen war, begegnete er einem kleinen eisgrauen Männlein, das ihn fragte, was er in seinem Korb hätte. Ulrich, das war sein Name, sagte darauf: »Froschschenkel.« Das Männlein sagte darauf: »Nun, so sollen's welche sein und bleiben.« Und ist weitergegangen. Endlich kam Ulrich vor das Schloss und ließ sich anmelden und sagte, er habe Äpfel, die die Tochter gesund machen würden, wenn sie davon esse. Das freute den König sehr und er ließ den Ulrich zu sich kommen, aber, oh weh, als er aufdeckte, so waren anstatt Äpfel Froschschenkel im Korb, die noch zappelten. Darüber wurde der König sehr böse und ließ ihn aus dem Schloss jagen. Wie er zu Hause angekommen war, erzählte er seinem Vater, wie es ihm ergangen war. Daraufhin schickte der Vater den nächstältesten Sohn, der Samuel hieß, aber dem erging es genauso wie dem Ulrich. Ihm begegnete auch das kleine Männlein, das ihn fragte, was er im Korb trage. Und Samuel sagte: »Schweinsborsten.« Und das eisgraue Männlein sagte: »Nun, so sollen's welche sein und bleiben.« Wie er nun vor das Königsschloss kam und sagte, er habe Äpfel, an denen sich die Königstochter gesund essen könne, so wollten die Wachen ihn nicht einlassen und sagten, es sei schon mal einer da gewesen, der sie zum Narren gehalten hätte. Samuel aber beharrte ernsthaft darauf, er habe gewiss Äpfel, sie sollten ihn nur einlassen. Endlich glaubten sie ihm und führten ihn vor den König. Aber als er seinen Korb aufdeckte, so hatte er halt nur Schweinsborsten dabei. Darüber erzürnte sich der König so schrecklich, dass er Samuel aus dem Schloss peitschen ließ. Zu Hause angekommen, erzählte er, wie es ihm ergangen war. Da kam der jüngste Bub, der nur der dumme Hans genannt wurde, und fragte den Vater, ob er auch mit Äpfeln gehen dürfe. »Ja«, sagte der Vater, »du wärst der rechte Kerl dazu, wenn die Gescheiten nichts ausrichten. Was willst du denn ausrichten?« Der Bub aber ließ nicht locker. »Jawohl, Vater, ich will auch gehen.« »Geh mir doch weg, du dummer Kerl, du musst warten, bis du gescheiter wirst«, sagte darauf der Vater und kehrte ihm den Rücken. Der Hans aber zupfte ihn hinten am Kittel. »Vater, ich will auch gehen.« »Nun meinetwegen, so geh, du wirst wohl wieder zurückkommen«, gab der Vater grantig zur Antwort. Der Bub aber freute sich sehr und machte einen Luftsprung. »Ja, tu jetzt nicht wie ein Narr, du wirst von einem Tag zum anderen immer dümmer«, sagte der Vater wieder. Das aber machte dem Hans nichts aus, er ließ sich in seiner Freude auch nicht stören. Weil es aber schon auf die Nacht zuging, so dachte er, er wolle warten bis zum Morgen. Er komme heute doch nicht mehr zum Hofe. Nachts im Bett konnte er nicht schlafen, und wenn er einmal eingeschlummert war, dann träumte er von schönen Jungfrauen, von Schlössern, Gold und Silber und allerhand solcher Sachen mehr. Am anderen Morgen in der Frühe machte er sich auf den Weg, und gleich darauf begegnete ihm ein kleines, mürrisches Männchen in einem eisgrauen Gewand und fragte ihn, was er da in seinem Korb habe. Der Hans gab ihm zur Antwort, er habe Äpfel, an denen sich die Königstochter gesund essen sollte. Nun, sagte das Männlein, so sollen's solche sein und bleiben. Aber am Hofe wollten sie den Hans durchaus nicht einlassen, denn es seien schon zwei da gewesen und hätten gesagt, sie brächten Äpfel. Da habe der eine Froschschenkel, der andere Schweinsborsten dabei gehabt. Der Hans aber ließ nicht locker und sagte, er habe gewiss keine Froschschenkel, sondern die schönsten Äpfel, die im ganzen Königreich wüchsen. Wie er nun so offen daherredete, dachte der Torhüter, der könne nicht lügen, und ließ ihn ein und hatte danach recht getan. Denn als der Hans seinen Korb vor dem König abdeckte, so lagen goldgelbe Äpfel darin. Der König freute sich sehr und ließ gleich seiner Tochter davon bringen und wartete nun in banger Erwartung, bis man ihm Bericht brächte, welche Wirkung sie gehabt hätten. Aber nicht lange Zeit verging, so brachte ihm jemand den Bericht. Aber wer ist's gewesen? Seine Tochter selbst war es. Sobald sie von den Äpfeln gegessen hatte, war sie gesund aus dem Bett gesprungen. Was der König für eine Freude gehabt hatte, kann man nicht beschreiben. Aber jetzt wollte er seine Tochter dem Hans nicht zur Frau geben und sagte, er müsse erst einen Nachen machen, der auf dem trockenen Land noch besser ginge als im Wasser drin. Der Hans nahm die Bedingung an und ging heim und erzählte, wie es ihm ergangen sei. Da schickte der Vater den Ulrich ins Holz, um einen solchen Nachen zu machen. Er arbeitete fleißig und pfiff dazu. Am Mittag, als die Sonne am höchsten stand, kam ein kleines, eisgraues Männlein und fragte, was er da mache. Der Ulrich gab ihm zur Antwort, ein Waschtrog. Das eisgraue Männlein sagte, nun, so sollen's welche sein und bleiben. Am Abend meinte der Ulrich, er habe jetzt einen Nachen gemacht, aber als er sich hineinsetzen wollte, da waren's lauter Waschtröge. Am anderen Tag ging der Samuel in den Wald, aber es erging ihm genauso wie dem Ulrich. Am dritten Tag ging der dumme Hans. Er schaffte recht fleißig, dass der ganze Wald von seinen Schlägen widerhallte und pfiff und sang recht lustig dazu. Da kam wieder das eisgraue Männlein zu Mittag, wo es am heißesten war, und fragte, was er da mache. Einen Nachen, der auf dem trockenen Land besser geht als auf dem Wasser. Und wenn er damit fertig sei, so bekomme er die Königstochter zur Frau. Nun, sagte das Männlein, dann soll's einer werden und bleiben. Am Abend, als die Sonne ganz golden untergegangen war, hatte der Hans seinen Nachen fertig mit allem, was dazugehörte. Er setzte sich hinein und ruderte der Residenz des Königs zu. Der Nachen aber ging so geschwind wie der Wind. Der König sah es von Weitem, wollte aber dem Hans seine Tochter noch nicht geben und sagte, er müsse erst noch 100 Hasen hüten, vom frühen Morgen bis zum späten Abend und, wenn ihm auch nur einer fortliefe, bekomme er die Tochter nicht. Der Hans war zufrieden und gleich am anderen Tag ging er mit seiner Herde auf die Weide und passte sehr gut auf, dass ihm keiner davonliefe. Kurze Zeit danach kam eine Magd vom Schloss und sagte zu Hans, er solle ihr geschwind einen Hasen geben, sie hätten nämlich plötzlich Besuch bekommen. Der Hans aber merkte wohl, wo das hinaus wollte und sagte, er gebe keinen her. Der König könne dann morgen seinen Besuch mit Hasenpfeffer aufwarten. Die Magd aber gab sich damit nicht zufrieden und fing am Ende auch noch zu schimpfen an. Da sagte der Hans, wenn die Königstochter selber komme, so wolle er ihr einen Hasen geben. Das sagte die Magd im Schloss. Und die Königstochter ging daraufhin selbst. Unterdessen aber kam zum Hans wieder das eisgraue Männlein und fragte ihn, was er da tue. Ha, sagte Hans, ich muss 100 Hasen hüten, dass mir auch keiner davonläuft. Dann darf ich die Königstochter heiraten und werde König. Gut, sagte das Männlein. Da hast du ein Pfeifchen, und wenn dir einer davonläuft, so pfeife nur, dann kommt er wieder zurück. Wie nun die Königstochter kam, gab Hans ihr einen Hasen in die Schürze. Aber wie sie 100 Schritte weg war, nahm er die Pfeife und pfiff und der Hase sprang ihr aus der Schürze und, hast du es nicht gesehen, kehrte wieder zur Herde zurück. Als es nun Abend war, pfiff der Hasenhirte noch einmal und sah zu, dass alle da waren. Dann trieb er sie zum Schloss. Der König war sehr verwundert, dass Hans imstande war, 100 Hasen zu hüten und dass ihm einer davonlief. Ohne dass ihm einer davonlief. Er wollte ihm die Tochter aber immer noch nicht geben und sagte, er müsse ihm erst eine Feder aus dem Schwanz des Vogel Greif bringen. Da machte sich Hans auf den Weg und marschierte rüstig voran. Am Abend kam er zu einem Schloss. Da bat er um ein Nachtlager, denn damals gab es noch keine Wirtshäuser. Da sagte der Herr vom Schloss mit großer Freude zu und fragte ihn, wohin er wollte. Darauf gab Hans die Antwort, zum Vogel Greif. So, zum Vogel Greif. Man sagt immer, der wisse alles und ich habe den Schlüssel zur eisernen Geldkiste verloren. Ihr könnt doch so gut sein und ihn fragen, wo er sei. Ja, freilich, sagte der Hans, das will ich schon tun. Am Morgen in der Frühe ist er weitergegangen und kam unterwegs zu einem anderen Schloss, in dem er wieder über Nacht blieb. Wie dort die Leute vernahmen, dass er zum Vogel Greif wollte, sagten sie, im Hause sei eine Tochter krank und sie hätten schon alle Mittel versucht, aber keines habe bisher geholfen. Er solle doch so gut sein und den Vogel Greif fragen, was die Tochter wieder gesund machen könne. Der Hans sagte, das wolle er gern tun und ging weiter. Da kam er zu einem Wasser. Und anstatt einer Fähre war da ein großer, großer Mann, der alle Leute hinübertragen musste. Der Mann fragte den Hans, wo seine Reise hingehe. »Zum Vogel Greif«, sagte der Hans. »Nun, wenn ihr zu ihm kommt«, sagte da der Mann, »so fragt ihn auch, warum ich alle Leute über das Wasser tragen muss.« Da sagte der Hans, »Ja, mein Gott, ja, das will ich schon tun.« Dann nahm ihn der Mann auf die Schulter und trug ihn hinüber. Endlich kam der Hans zum Haus vom Vogel Greif. Aber es war nur seine Frau zu Hause und der Vogel Greif selber nicht. Da fragte ihn die Frau, was er wollte. Da erzählte ihr der Hans alles, dass er eine Feder aus dem Schwanz des Vogel Greif holen sollte und dann hätten sie in einem Schloss den Schlüssel zur Geldkiste verloren und er sollte den Vogel Greif fragen, wo der Schlüssel sei. Dann sei in einem anderen Schloss eine Tochter krank und er sollte wissen, was das Mädchen wieder gesund machte. Dann sei nicht weit von hier ein Wasser und ein Mann dabei, der die Leute hinübertragen müsse. Und er möchte auch gern wissen, warum dieser Mann alle Leute hinübertragen müsse. Da sagte die Frau, »Ja, schaut, mein guter Freund, es kann kein Christ mit dem Vogel Greif reden, er frisst sie alle. Wenn ihr aber wollt, so könnt ihr euch unter sein Bett legen und zur Nacht, wenn er recht fest schläft, könnt ihr herauflangen und eine Feder aus seinem Schwanz reißen. Und wegen der Sache, die ihr wissen wollt, will ich ihn selber fragen.« Der Hans war damit zufrieden und legte sich unter das Bett. Am Abend kam der Vogel Greif heim. Und wie er in die Stube kam, so sagte er, »Frau, ich rieche einen Christen. Ihr schmeckt's nach Mensch.« »Ja«, sagte da die Frau, »es war heute einer da, aber er ist wieder fortgegangen.« Und da sagte der Vogel Greif nichts mehr. Mitten in der Nacht, als der Vogel Greif recht schnarchte, langte Hans hinauf und riss ihm eine Feder aus dem Schwanz. Da schreckte der Vogel Greif plötzlich hoch und sagte, »Frau, ich rieche einen Menschen und es ist mir, als habe mich jemand am Schwanz gezerrt.« Da sagte die Frau, »Du hast gewiss geträumt und ich habe dir heute schon gesagt, es war ein Mensch da, aber er ist wieder fort. Doch hat er mir allerhand Sachen erzählt. Sie hätten in einem Schloss den Schlüssel zur Geldkiste verloren und könnten ihn nicht mehr wiederfinden.« »Oh, die Narren«, sagte der Vogel Greif. »Der Schlüssel liegt im Holzhaus hinter der Tür unter einem Holzstoß.« »Und dann hat er auch gesagt, in einem Schloss sei eine Tochter krank und sie wüssten kein Mittel, um sie gesund zu machen.« »Oh, die Narren«, sagte der Vogel Greif. Unter der Kellerstiege hat eine Kröte ein Nest von ihren Haaren gemacht. Und wenn sie die Haare wieder zurückbekommt, so wird sie gesund. Und dann hat er auch noch gesagt, es sei an einem Ort ein Wasser und ein Mann dabei. Der müsse alle Leute darüber tragen. Oh, der Narr, sagte der Vogelgreif. Tät er nur einmal einen mitten reinstellen, er müsse keinen mehr hinübertragen. Am anderen Morgen in der Früh stand der Vogelgreif auf und ging fort. Da kam Hans unter dem Bett hervor und hatte eine schöne Feder. Auch hatte er gehört, was der Vogelgreif gesagt hatte, wegen des Schlüssels und der Tochter und dem Manne. Die Frau vom Vogelgreif erzählte ihm dann alles noch einmal, dass er nichts vergesse. Und dann ging er wieder nach Hause. Zuerst kam er zu dem Mann am Wasser, der ihn gleich fragte, was der Vogelgreif gesagt habe. Da sagte der Hans, er solle ihn erst hinübertragen. Er wolle es ihm dann drüben am anderen Ufer sagen. Da trug ihn der Mann hinüber. Als er drüben war, sagte ihm der Hans, er solle nur einmal einen mitten in den Fluss stellen. So müsse er keinen mehr hinübertragen. Da freute sich der Mann vom Wasser sehr und sagte zum Hans, er wolle ihn zum Dank noch einmal hin- und zurücktragen. Da sagte der Hans, er wolle ihm die Mühe ersparen, er sei schon mit ihm zufrieden und ging weiter. Da kam er zu dem Schloss, wo die Tochter krank war, nahm sie auf die Schultern, denn sie konnte nicht laufen, trug sie in die Kellerstiege hinab und nahm das Krötennest unter der untersten Stufe vor und gab es der Tochter in die Hände. Die sprang plötzlich von der Schulter herunter, die Stiege hinauf und war wieder ganz gesund. Jetzt hatten der Vater und die Mutter eine große Freude und schenkten dem Hans Gold und Silber und was er immer nur haben wollte, das gaben sie ihm. Als Hans nun zu dem anderen Schloss kam, ging er gleich ins Holzhaus. Und richtig, hinter der Tür, unter einem Holzstoß, fand er den Schlüssel, den er sogleich dem Herrn brachte. Er freute sich nicht wenig und gab dem Hans zur Belohnung viel von dem Gold, das in der Kiste war. Und sonst noch allerhand Sachen wie Kühe und Schafe und Geißen. Wie der Hans zum König kam, mit all seinen Sachen, mit dem Geld und dem Gold und dem Silber und den Kühen, Schafen und Geißen, fragte ihn der König, woher er das alles nur habe. Da sagte der Hans, der Vogelgreif gebe einem so viel man wollte. Da dachte der König, er könne das auch brauchen und machte sich auf den Weg zum Vogelgreif. Und als er zum Wasser kam, da war er der Erste, der nach dem Hans kam. Und der Mann stellte ihn mitten im Wasser ab und ging fort. Und der König ertrank. Der Hans aber heiratete die Tochter und wurde König.